Küssen auf den Land, Sonnenuntergang. Fokus Magic, Hokus Pokus, guck der drauf, war. Küssen auf den Land, Sonnenuntergang. Fokus Magic, Hokus Pokus, guck der drauf, war. Hol mein Ock und flieg ans Meer. Hol mein Ock und flieg ans Meer. Hol mein Ock und flieg ans Meer. Hol mein Ock und flieg ans Meer. Nero, anders. Guck auf die Lokola Banda. Guck dich die Zeiten gewandert, nicht immer einfach, doch die Ehre ist Standard. Konto voller Standards, die hassen jetzt frontal. Miet mir ne Villa, Barcelona, volle Teller, Nigga, ab jetzt normal. Flieg an die Copa nach Brasil, muss an die Sonne, egal wie. Träume in deiner Fantasie, doch mach sie mir wahr, egal wie. Afrika, Selassie, Wurzel, Kuss, Selavi. Von Berlin bis St. Pauli, von Stuttgart bis nach Paris. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Will meine Taschen nie mehr leer. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Will meine Taschen nie mehr leer. Küsschen auf den Land, Sonnenuntergang. Fokus Magic, Hokus Pokus, guck der Traum wird wahr. Küsschen auf den Land, Sonnenuntergang. Fokus Magic, Hokus Pokus, guck der Traum wird wahr. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Mikronos, lese dein Hate-Kommentar von dort. Fendi-Shirt riecht nach Tom Ford. 5 Sterne Hotel-Komfort. Givenchy made in Paris. Vorbeiziehen, guck ich verdien. Kinofilm, ja c'est la vie. Doch viermal nie macht Therapie. Ich hol mein Hack, flieg ans Meer. I'm just jack, mich nicht mehr. Bin von Hubs weit entfernt. Ich hoffe es klappt mit dem Millionär. Die Bretter modest, weiter das Leben mein Test. Flugmodus weg den Rest, ja. Noch mehr Money für die Schwester. Lusso Loco Negro Gang, ich bin original. Bon Chance, hab Erfolg, ich kann bar bezahlen. Auf alle Kuh werd ich krank, bisschen animal. Total bin in Trance, doch ich hab die Wahl. Küsschen auf den Land, Sonnenuntergang. Fokus Magic, Hokus Pokus, guck der Traum wird wahr. Küsschen auf den Land, Sonnenuntergang. Fokus Magic, Hokus Pokus, guck der Traum wird wahr. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Hol mein Hack und flieg ans Meer. Hol mein Hack und flieg ans Meer.